Now learn a lesson from the fig tree. When its branches bud and its leaves begin to sprout, you know that summer is near. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und die Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. In the same way, when you see all these things, you can know his return is very near, right at the door. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things take place. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. However, no one knows the day or the hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself. Only the Father knows. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. People didn't realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Two men will be working together in the field. One will be taken, the other left. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Two women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Understand this, if a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er erwachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. You must also be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. Darum seid doch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. But what if the servant is evil and thinks, my master won't be back for a while? Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. And he begins beating the other servants, partying and getting drunk. Und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen. The master will return unannounced and unexpected. Dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. And he will cut the servant to pieces and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Father, thank you for your word. Vater, danke für dein Wort. Bless it to our hearts, I pray. Segne es zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week I spoke about faith. Letzte Woche haben wir über Glauben gesprochen. Paradigms and the next generation. Über Paradigmen und die nächste Generation. And this morning I'd like to talk about faith paradigms Und heute Morgen will ich sprechen über Glauben, Paradigmen and this generation. Und diese Generation. I'd like to go back to verse 33. Yeah. Zurück zu Vers 33. It says, in the same way, when you see all these things, ebenso auch, wenn ihr all dies seht, like what are all these things? Was sind all diese Dinge? When this generation, when they see all these things, you can know his return is very near. He's even at the door. Wenn du all diese Dinge siehst, dann kannst du wissen, dass er sehr nahe ist, dass er genau vor der Türe steht. Right at the door. Er ist genau vor der Türe. The Father has already said, come, der Vater hat gesagt, komm oder geh. The Lord is already standing. His troops are already together. He's just about to leave eternity and come to earth. Er steht schon auf. Alle seine Truppen sind bereit und er ist bereit, die Ewigkeit zu verlassen und auf die Erde zu kommen. All these things we find in the beginning of Matthew 24. Und alle diese Dinge finden wir am Anfang von Matthäus 24. We find what is called the abomination of desolation. Das abscheuliche Götzenbild. Yeah, that's when the Antichrist goes into the temple in Jerusalem and puts in his image as God. Das ist dann, wenn der Antichrist in den Tempel geht und sein eigenes Götzenbild als Gott erklärt. The temple is not built yet, but they're planning to build it soon. Der Tempel ist noch nicht gebaut, aber es gibt schon Pläne, dass er sehr bald gebaut werden wird. Some of the other things is that the sun is darkened. Und andere Zeichen sind, dass die Sonne sich verfinstern wird. Und der Mond wird sich verfinstern. Die Sterne werden herabfallen. Und dann wird es ein Zeichen geben im Himmel. Just before Christ returns. Genau bevor Christus wiederkommt. And many scholars believe that it's the star of Bethlehem come back. Und viele Schriftgelehrte glauben, dass der Stern von Bethlehem zurückkommen wird. Cool? A sign will appear in the sky. Ein Zeichen wird im Himmel erscheinen. Out of nowhere, there's the star. Einfach aus dem Nichts kommt dieser Stern von Bethlehem. And Christ is about to return with all of his glory. Und Christus wird zurückkommen in all seiner Herrlichkeit. Now look at verse 34. Vers 34. I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things take place. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Could we be this generation? Könnten wir diese Generation sein? Could we be that generation? Könnten wir diese Generation sein? This we want to talk about this morning. Darüber wollen wir sprechen heute Morgen. Let's go to verse 37. Gehen wir zu Vers 37. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. Denn wie es an dem Tag Noahs war, so wird auch sein Kommen, das Kommen des Menschensohns sein. What was it like? Wie war es? In those days before the flood. In diesen Tagen vor der Flut. And someday they're going to say, in those days before the second coming. Und eines Tages werden sie sagen, in diesen Tagen vor dem zweiten Kommen. And we will say, that was me. Und wir werden sagen, ja, das war ich. Da What war was ich it like? Wie war das? It was incredible. I mean, nobody believed. Es war unglaublich. Niemand hat geglaubt. Are you kidding me? I mean, people didn't talk about God on the street. Wirklich? Die Leute haben nicht über Gott gesprochen auf der Straße? I mean, people didn't write about God on the front page of the newspapers. Du meinst, es würde nichts über Gott geschrieben in der Zeitung? Nein, people überhaupt didn't talk nicht. About how God created the universe. Die Leute haben nicht darüber gesprochen, wie Gott das Universum geschaffen you mean, hat. Nobody? Überhaupt nobody. Nicht. Niemand. You mean people didn't run around the streets and say thank you Jesus for saving us? Du meinst, die Leute sind nicht auf der Straße herumgesprungen und haben gesagt, danke no. Jesus, dass du uns gerettet hast? Nobody. Nein, niemand. Except a few Christians. Außer ein paar Christen. It will be like in the days of Noah. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Verse 38. Vers 38. In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. It means that life was very normal and had expectation. Das heißt, das Leben war ganz normal. Man hatte seine Erwartungen. People getting married and planning to have kids and grow old. Leute heiraten, planen Kinder, werden alt, werden Großeltern. Until the day bis zu dem Tag, that Noah entered the ark. Als Noah in die Arche ging. Now it took Noah 120 years to build that ark. Es hat Noah 120 Jahre gebraucht, um diese Arche and zu bauen. He was preaching the whole time, und er hat die ganze Zeit währenddessen that gepredigt, the judgment of God was coming, the judgment of God was coming. Dass das Gericht Gottes kommen würde. He preached about the righteousness of God, er hat über die Gerechtigkeit and faith Gottes gesprochen, über Glauben. And everyone just laughed at him and laughed at him. Und alle haben ihn ausgelacht. until the day he entered the ark. Bis an dem Tag, wo er in die Arche hineinging. There's an ark today. Es gibt auch heute eine Arche. The ark is Christ. Und diese Arche ist Christus. And the expression of Christ is right here in the local church. Und der Ausdruck Christi ist genau hier in der lokalen Gemeinde zu sehen. In a very, very, very real sense. In einem wirklich, wirklich realen Sinn. We are the ark. Sind wir die Arche. For today. Für heute. It will be just like it was in Noah's day. Es wird genauso sein wie in Noahs Tagen. In Noah's day, God prepared an ark to save people. In Noahs Tagen hat Gott die Arche vorbereitet, um Menschen zu retten. Only 8 people got into the ark. Und nur 8 Leute gingen hinein. We are the ark today. Wir sind die Arche heute. The body of Christ. Der Leib Christi. We are inviting people to come in and be a part of the body of Christ. Und wir laden Menschen ein, dass sie hereinkommen und auch ein Teil des Leibes Christi werden. Through a genuine faith. Durch einfachen Glauben. Not part of just part of an organization. Nicht als Teil einer Organisation, sondern ein lebendiger Teil am Leib Christi durch den Glauben. Now watch this. This is so interesting. Das ist so interessant. Verse 39. Vers 39. People didn't realize what was going to happen until the flood came. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam. Just like today. So wie heute. Nobody realizes that the book of Revelations is about to be released or activated. Niemand realisiert, dass das Buch der Offenbarung schon beginnt zu beginnen. Jesus said, when you see wars and rumors of wars and famines. Jesus sagt, wenn ihr Kriege seht und Kriegsgeschrei und Hungersnöte. It's not the end. It's just signs that it's coming. Das ist noch nicht das Ende, aber es sind Zeichen, dass das Ende nahe ist. We live in that time. Und wir leben in dieser Zeit. Rumors of wars and famines all over the world. Es gibt Kriege, Kriegsgeschrei, Hungersnöte über die ganze Welt. We have Israel as a nation. Wir haben Israel als Nation. Since 1948. Seit 1948. We hear about them planning to build the temple. Und wir hören auch, dass sie planen, einen Tempel zu bauen. We know these things. Wir wissen diese Dinge. We are just before the time of the second coming. Und wir stehen wirklich kurz vor der Zeit des zweiten Kommens. Just like they were just before the time of the flood. So wie sie damals kurz vor der Zeit der Flut standen. But for someone to say that there's a flood coming. Jemanden zu sagen, dass eine Flut kommen wird. And to build a boat. Und ein Boot zu bauen, that's bigger than a football field. Das größer ist als ein Fußballfeld. It's just fantastic to think about. Like, wow, are you crazy? Es ist wie eine Fantasie. Bist du verrückt, so etwas zu denken? And we are saying that Jesus is going to return. Und wir sagen, dass Jesus zurückkommen wird. He is. Wirklich? You mean like he's going to walk the earth? Ja, wird einfach über die Erde spazieren. First he's going to come in the clouds. Zuerst einmal wird er in den Wolken kommen. In the clouds? In den Wolken. You mean like in the clouds? Du meinst in den Wolken? He's going to fly around in the clouds. Er wird in den Wolken herumfliegen. Exactly. Genau. Das ist lustig. In the clouds. Ja, in den Wolken. He's going to come and he's going to take people off the earth. Er wird kommen und er wird Menschen von der Erde wegnehmen. You mean like people will disappear? Du meinst, Leute werden einfach verschwinden? Exactly. Ganz genau so. You mean a water is coming and going to flood the world? From where? Du meinst, Wasser wird kommen und die Welt überfluten? Woher denn? There was a huge canopy around the world at that time. Eine Wasserschicht gegeben. Yeah, water umbrella. So wie ein Schirm aus Wasser. And God brought it all down. Und Gott hat das alles heruntergebracht. And there was so much water that it could carve out something like the Grand Canyon. Und da hat so viel Wasser gegeben wie im Grand Canyon. We have evidence of it today. Und wir haben Beweise heute darüber. People didn't realize. Look at verse 40. Die Leute haben es nicht erkannt. Two men will be working together in the field. One will be taken, the other left. Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben oder eigentlich zurückgelassen. As in the days of Noah, so wie in den Tagen Noahs, God is going to save his people out of this time. Gott wird seine Leute herausretten aus dieser Zeit. Noah was not swimming around in the water saying, help me God, help me God. Der Noah ist nicht herumgeschwommen und hat gesagt, Gott hilf mir. He was safe in the ark. Er war sicher in der Arche. Before it all started. Bevor alles begonnen It'll hat. Be just like it was in the days of Noah. Es wird genauso sein, wie es in den Tagen Noahs Now, war. For those who are new, für die neu sind, if you ever study the book of Revelations, Wenn ihr jemals in die Offenbarung geschaut habt, very much encourage you to study with Gerald Schmidt. Dann möchte ich euch wirklich ermutigen, mit dem Gerald Schmidt das zu studieren. He's teaching it right now, and maybe he can teach it again in September. Er lehrt es jetzt und er wird im September noch einmal beginnen. He knows it very thoroughly. Er kennt sich wirklich aus. From the Book of Revelation, chapter 6 through 19. Vom Buch der Offenbarung, Kapitel 6 bis 19, steht alles aufgeschrieben, was auf dieser Erde passieren wird. It is God's judgment on this earth. Es ist Gottes Gericht auf dieser Erde. For unbelief, für Unglauben, for ungodliness, für Ungöttlichkeit, for unrighteousness, für Ungerechtigkeit, just before he sets up his kingdom. Bevor er sein Königreich aufrichtet. Now I want to show you a picture. Ich möchte euch ein Bild zeigen. One will be taken. Einer wird weggenommen sein. It might look just like this. Vielleicht werde ich mal so ausschauen. Two guys were sitting on the bench. Zwei sitzen auf der Bank. Drinking a cup of coffee. Trinken Kaffee. One was taken. Einer ist genommen. And the other one was left. Und der andere wurde dagelassen. Now this is not just something that we're thinking up. This is known throughout the whole world. Das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist in der gesamten christlichen Welt bekannt. If you study this on the internet, you'll find thousands upon hundreds of thousands of articles and everything. Wenn man das im Internet anschauen will, es gibt tausende Artikel und Beiträge, die davon handeln. When I gave my heart to Christ when I was 18. Als ich 18 war, habe ich mein Herz Jesus gegeben. I was captivated by this. Captivated. That's all I knew. Und das war alles, was ich gewusst habe. I didn't know anything about salvation, wasn't interested. Ich habe nichts gewusst über Rettung. I just knew I was saved and that's all I want to know. Ich habe einfach gewusst, when is he coming? Ich bin errettet und wollte wissen, wann er kommt. And how can I be ready? Und wie ich bereit sein kann. Let's go a little further. Verse 41. Vers 41. Two women will be grinding at the mill. One will be taken, the other left. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Now I want to look at a verse in 1 Thessalonians 4, 17. Im 1. Thessaloniker 4, Vers 17. 16 and 17. 16 und 17. Watch this. This explains what is about. This explains how God will save his people, just like God used the ark. Und das erklärt genau, wie Gott seine Leute retten wird, genauso wie es mit der Arche getan hat. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, he will come himself. Wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. With the voice of an archangel, with the trumpet of God, mit der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. And the dead in Christ will rise first. Und die Toten in Christus werden auferstehen. That means people that have died are in heaven with their souls. Das heißt, Leute, die gestorben sind, sind mit ihrer Seele im Himmel. And right now, if you're a believer in heaven, you're there with a soul body. Und wenn du jetzt im Himmel bist, dann hast du einen Seelenleib. But when Christ comes back, he will reunite you with your physical body. Aber wenn Jesus zurückkommt, wird er dir einen neuen physischen Leib geben. And look what it says in verse. And the dead in Christ will rise first. In verse 17 now. Vers 17. Then we who are alive. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben. Are we the generation that will be alive when the Lord comes himself? Sind wir die Generation, die lebend sein wird, wenn Jesus zurückkommt? For those who are alive and remain will be caught up together with him. In the clouds. Danach werden die, die leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft. To meet the Lord in the air. Dem Herrn entgegen. And so we shall be with the Lord forever. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. This is a nice little painting here. Und das ist ein schönes Bild hier. Where the Lord appears in the clouds. Wo der Herr erscheint in den Wolken. And he, the Latin word is rapture. Und das lateinische Wort ist rapture. Entrücken. The Latin word is rapture. That's a German word. Lateinische Wort ist rapture. Yeah. The Greek word is harpazo. Das griechische Wort ist harpazo. Where we get the word harpoon. Davon kommt dieses Wort harpune. You harpoon something and pull it to yourself. Du triffst etwas mit der Harpune und ziehst es zu dir. This is what God, what Christ will do. Das ist das, was Christus tun wird. He will appear in the clouds and he will call his church to himself. Er wird in den Wolken erscheinen und er wird die Gemeinde zu sich holen in einem Moment. This sounds fantastic. Das klingt vielleicht verrückt. Yeah, so does a flood. So wie bei der Flut damals. So does the flood that would come and flood the whole earth. So wie der Gedanke an eine Flut, die ganze Erde überfluten würde, verrückt war. Now I want to show you something I drew. Möchte ich was zeigen, was ich gezeichnet habe. It's a timeline. Das ist ein Zeitbild. And it's the two comings of Christ. Das sind die zwei Kommen von Christus. Now, when Christ came the first time, the confusion was that no one knew he would come twice. Als Jesus zum ersten Mal kam, war die Verwirrung, dass niemand gewusst hat, dass er ein zweites Mal kommen Even würde. John the Baptist was confused. Sogar Johannes der Baptist war he darüber was asking, verwirrt. You know, is he started his kingdom yet? What is he doing? Er hat gefragt, hat er jetzt sein Königreich schon begonnen oder was macht er eigentlich? Well, he's just preaching in the mountains and making bread and er predigt in den Bergen, er vermehrt Brot. What? Was? And John said, go ask him if he's really the one. Und Johannes hat gesagt, gefragt, ob er wirklich der Messias ist. So let's go back. Can you put that? Yeah. The first coming of Christ was to go to the cross. Das erste Kommen Christi hatte den Sinn, dass er ans Kreuz gehen würde. That was God's plan. Das war der Plan Gottes. The disciples didn't even realize that. Nicht einmal die Jünger haben das begriffen. He kept saying it, but they didn't get it. Er hat es immer wieder gesagt, aber sie haben es nicht begriffen. That first he would go to the cross. Der erste. First he would go to the cross. Zum Kreuz gehen, and then he would come back later. Und dann würde er später zurückkommen, to wear his crown. Um seine Krone zu tragen. And nobody would have imagined that there's a mystery from Ephesians 3. Und niemand hat verstanden, dass es da um ein Geheimnis geht aus Epheser 3. The mystery of the church. Das Geheimnis der Gemeinde. That there's a church age. Und es gibt ein Gemeindezeitalter. Nobody knew this. Niemand hat das gewusst. God revealed it to the apostles. Gott hat es den Aposteln offenbart. Especially the apostle Paul. Ganz besonders dem Apostel Paulus. And we're looking at about 2000 year church age. Und wir schauen auf 2000 Jahre Kirchenalter zurück. Before Christ comes back and brings his kingdom. Bevor Christus zurückkommt und sein Königreich Which bringt. Is, as the scripture says, for 1000 years. Was 1000 Jahre lang andauern wird, wie die Schrift sagt. What is more interesting is the next slide. Aber noch interessant ist das nächste Bild. This is just about the second coming. Da geht's um das zweite Kommen. The second coming also has two parts. Denn das zweite Kommen hat auch zwei Teile. That Christ appears in the clouds first. Zuerst wird Christus in den Wolken erscheinen. And then he comes down to earth and walks the earth again. Und dann kommt er auf die Erde und wird noch einmal auf der Erde leben. And establishes his kingdom. Und wird sein Königreich etablieren. The question is, we know that before he returns to establish his kingdom, und wir wissen, dass wenn er kommt, bevor sein Königreich etablieren that there wird, are 7 years of tribulation. Dass es 7 Jahre der Trübsal geben wird. This we know from Daniel 9:27. Das wissen wir aus Daniel 9, Vers 27. He prophesied it. Es war eine Prophezeiung. It's described in Matthew 24:21. Es wird auch beschrieben in Matthäus 24, Vers 21. As the worst time in all of human history. Als die schlimmste Zeit, die es je in der Geschichte gegeben hat. It's detailed from Revelation 6 through 19. Und in der Offenbarung 6 bis 19 wird das im Detail beschrieben. Now there's debates all over the internet. Es gibt Debatten im Internet. When does Christ appear in the clouds for his church? Wann wird Christus erscheinen in den Wolken für seine Gemeinde? Does it happen before the 7 years? Wird es vor den 7 Jahren der Trübsal sein? During the 7 years? Oder wird es währenddessen sein? Does it happen at the end of the 7 years? Oder wird es am Ende sein? There's three theories. Es gibt drei Theorien. One is before, one is in the middle, and one is at the end. Davor, in der Mitte oder am Ende der Trübsal. You can immediately exclude the end. Das Ende kann man ausschließen. Because the kingdom of Christ, denn das Königreich Christi, is going to be populated by mortal believers. Wird durch sterbliche Gläubige geoffenbart, bevölkert. Yeah. If Christ comes for the church at the end, wenn Christus für die Gemeinde kommt am there Ende, are no more mortal believers. Da werden wir keine sterblichen Gläubigen mehr Because sein. When he comes in the clouds, all mortal believers become immortal. Denn wenn er in den Wolken kommt, dann werden alle sterblichen Gläubigen unsterblich. Scratch that out. Also das kann man durchstreichen. It's impossible. Das ist nicht the möglich question am Ende. Is, do we, does Christ come for us in the middle? Für uns ist die Frage, kommt er in der Mitte der Trübsal oder davor? If he's coming for us in the middle, wenn er für uns kommt in der Mitte, then we should start some planning. dann sollten wir wirklich beginnen, Pläne zu machen. I'm going to move out of Vienna. Ich werde wegziehen aus Wien. I'm going to get near the forest. Ich werde in den Wald I'm going to ziehen. Dig myself an underground room. Und werde mir ein Loch graben Fill im Wald. It with 3.5 years of food. Werde mir für 3.5 Jahre Essen dort hineinbunkern. Buy myself about 4 pit bulls. Werde mir 4 Kampfhunde kaufen. And get ready to hunt and survive in the wilderness. Und werde lernen, wie man jagt und wie man in der Wüste überlebt oder im Because Wald. In the first 3.5 years of this, denn in den ersten 3.5 Jahren der Trübsal, half of the world's population dies. Wird die Hälfte der Weltbevölkerung sterben. That's 3 billion people. 3.5 Milliarden Menschen. This is an unbelievable time. Das ist eine unglaubliche this Zeit. This is yet future. Jetzt ist es noch Zukunft. When does Christ come for the church? Aber wann kommt Christus für die Gemeinde? I am absolutely convinced he comes before. Ich bin absolut davon überzeugt, dass er vorher kommt. If you are not, it's okay. Wenn nicht, ist es auch okay, wenn du das nicht glaubst. Aber ich bin überzeugt. I'll tell you why. Und ich kann euch sagen, warum. And that's important for this generation. Und das ist wichtig für diese Generation. Because the Lord is seeing each generation as that generation and that generation, and he calls them this generation. Gott sieht jede Generation als einzelne Generation und nennt sie diese Generation. And in heaven right now, he's referring to us as this generation. Und im Himmel jetzt sieht uns als diese Generation. Who are we? Wer sind wir? Now let's go to a couple more slides. This is someone who believes on the internet it comes later on. Das ist jemand, der im Internet das reingestellt hat und glaubt, dass später zurückkommt. You see the church age, the tribulation, and then das Kirchenzeitalter, the millennium means that's the 1,000-year reign of Christ. Große Drangsal und dann das 1,000-jährige Reich, in dem Jesus regiert. The next person believes like I do. Die nächste Person glaubt das, so wie ich auch glaube. It comes before. Dass es vorher kommt. And then you have the revelation being released, the seals. Und dann werden diese Siegel geöffnet, die in der Offenbarung beschrieben werden. The bowls. Die Siegel, this die is Trompeten. All the judgment of God. Das gehört alles in das Gericht And then Gottes. Christ comes after that to set up his kingdom. Und dann kommt Jesus zurück, um sein Königreich aufzurichten. Why am I saying all this? Warum sage ich das alles? I'll show you. Verse 44. Vers 44. You also must be ready all the time. Darum seid doch ihr bereit. For the Son of Man will come when least expected. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. Verse 50. Vers 50. No. Okay, watch this. This is verse 33 exactly. Vers 33. Exactly. Now watch. Compare what we just read to this verse. Vergleich das mit diesem Vers. This verse is going back. In the same way, when you see all these things, you can know his return is very near. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass nahe vor der Tür steht. Now verse 44 again. Und jetzt Vers 44. You must be ready at all time, for the Son of Man will come when you least expect it. Darum seid doch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. So for somebody, he's saying, you know, he's right at the door. Also für manche sagt er steht genau vor der Tür. In the other verse, he's saying, you have no idea when he's coming. Die andere Person sagt, man kann ja gar nicht wissen, wann kommt. Because one is speaking of the rapture of the church. Denn das eine spricht von der Entrückung der Gemeinde. Verse 51 of 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15, Vers 51. It was a mystery. Es war ein Geheimnis. It's a mystery. Ein Geheimnis. Let's go back to verse 44. Zurück zu Vers 44. You must be ready all the time. Darum seid doch ihr bereit. For the Son of Man will come when you least expect it. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. That can only occur. Das kann nur dann wirklich passieren. If it's before. Wenn es davor ist. And it's gultig, it's valid for all of church history. Und das gilt für die ganze Kirchengeschichte. It is the doctrine of the suddenness of the Lord's return. Das ist die Doktrine der Plötzlichkeit des Kommens des Herrn. That believers all through history were called to be ready. Dass die Gläubige von der ganzen Geschichte aus aller Zeit berufen worden sind. As though he could come tonight. Bereit zu sein, so als ob er heute kommen würde. Because he could. denn er könnte. Yeah, let's show that little video real quick. It's just this is less than 1 minute. Schauen uns ein kleines Video an. He could come tonight. Er könnte heute kommen. If the tribulation starts, wenn die Trübsal beginnt, we already know he's coming. Dann wissen wir schon, dass er kommt. The expectation, the suddenness is not there anymore. Dann ist es einfach kein plötzlich mehr. It's going to be so unexpected. Es wird so unerwartet sein. You're going to be doing something and all of a sudden we're gone. Wir werden irgendwas ganz Normales tun und plötzlich like when we least expect sind wir weg, wenn wir es am wenigsten erwarten. If the tribulation starts, wenn die Trübsal beginnt, and we see all these things start to happen in Revelations, und wir sehen, dass alle diese Dinge aus der Offenbarung passieren, it will catch no one suddenly. Dann wird es no niemanden believer. Plötzlich überraschen. All of us will know Jesus is coming back now within 7 years. It's counting down. It's now 6 years. It's now 5 years. Oh, the abomination. Dann würden wir alle genau wissen, so und so viele Jahre noch und dann wird es genau sein. The abomination in the temple. Now it's going to be 3.5 years. Now it's 2.5. Jetzt werden es nur mehr 3.5 Jahre sein. It's 6 months. He's coming. Monate. It's next month sometime. Es wird nächstes Monat we don't sein. Know, but it's coming. Wir wissen nicht genau, aber jetzt. Not going to be like that. Es kann He's so nicht sein. Come when we least expect it. Es wird dann sein, wenn wir es am wenigsten erwarten. Noah prepared the ark. Niemand wird Noah hat die Ark vorbereitet. And God just said to him, und Gott hat gesagt, one day, get in. Eines Tages hat Gott gesagt, jetzt geh hinein. It's going to be the same. Und genauso wird the Father es sein. Sitting on his throne. Der Vater sitzt an seinem He's auf seinem turn Thron. To the son. Er wird sich zu seinem Sohn drehen. He's going to say, go get your bride. Und er wird sagen, geh. Go get your bride. Hol deine Braut. And the sun will stand. Und der Sohn wird aufstehen. All of heaven will just rejoice. Und der ganze Himmel wird sich freuen. And the armies of heaven will assemble. Und die Armeen des Himmels werden sich versammeln. And he will step off the stage of eternity. Und er wird aus der Bühne der Ewigkeit aussteigen. And he will ascend to the clouds of the air. Und er wird in den Wolken der Luft auf die Erde kommen. Und er wird uns holen. I don't believe that we are the generation that Jesus was talking about. Ich glaube nicht, dass wir die Generation sind, von der Jesus spricht. Because I don't believe we'll be here. Weil ich glaube, dass wir nicht mehr da sein werden. I believe that very, very possibly. Aber ich glaube, dass es sehr möglich ist. That we are the generation. Dass wir die Generation sind. That will experience the rapture of the church. Die die Entrückung der Gemeinde erleben werden. I am not alone. Many people ich bin nicht alleine. I mean, I've been thinking, believing this for 30 years. Ich glaube das schon seit 30 Jahren. But it's getting really, it's you can see things developing. Aber man kann einfach sehen, wie die Dinge sich entwickeln. I have at least 40 more years to be alive. Ich habe maximal noch 40 Jahre zum Leben. Dann werde ich 90 sein und ich werde predigen, bis ich sterbe. Wenn nicht hier, dann in Liberien. Wenn ich hier zu alt werde, dann schickt mich nach Afrika. Und dann werden sie den Container öffnen und ich werde drin sitzen. In meinem Rollstuhl. In meinem Rollstuhl. Okay, we sent him down there with everything else. Okay. Okay, here's the point. Das ist der Punkt. If we are this, if this generation, who we are, wenn diese Generation, die wir sind, is the generation that directly precedes die Generation ist, die direkt the great tribulation, das die große Trübsal, and has the privilege of experiencing God. Wenn wir das Privileg haben, dass wir das wirklich erleben können, wie wir entrückt werden. In heaven. Were you alive during the rapture? Hast du gelebt während der Entrückung? Oh, yeah, man. I remember exactly what ja, I was doing. Mich genau erinnern. There I was in Obi. Ich war beim Obi. And she said, "You have your Obi card?" Und sie hat gesagt, "Hast du deine Obi Karte mit?" And I said, "Gone." Und ich habe gesagt, "Ich geh nach Hause." Gone. Where were you? Wo warst du? I was paying my gas at the BP. Ich habe gerade mein Benzin bezahlt. And he said, you want Diesel or do you want Super? Der hat gesagt, willst du Diesel oder Super? And I said, bye bye. Gone. Und ich war You'll remember, do you remember where you were when you heard about 9/11? Kannst du dich erinnern, wo du warst? I know exactly gehört, where I was when John F. Kennedy was assassinated. Ich weiß ganz genau, wo ich war, als John F. Kennedy. I was a little boy sitting on. Getötet wurde. Yeah. Da war ich ein kleiner Bub. I remember my mother was. We were at a gas station on Route 10. Ich kann mich erinnern, wir waren auf einer Tankstelle. I was 4 years old. Ich war 4 Jahre alt. I was sitting in the seat. Ich bin im Auto gesessen. My mother came in the car. Meine Mutter kam ins Auto. And she was crying and crying. Und sie hat so geweint. And she couldn't stop crying. Sie konnte nicht aufhören. And I said, Mommy, what's the matter? Und ich sagte, Mama, was ist los? And she said, they just killed President Kennedy. Und sie hat gesagt, sie haben gerade Präsident Kennedy never getötet. To forget that moment. Diesen Moment werde ich nie vergessen. You will never forget the moment where you were when you were raptured. Und ihr werdet nie den Moment vergessen, wo ihr gerade wart bei eurer Entrückung. If we are this generation, wenn wir diese Generation sind, we have an incredible responsibility, dann haben wir eine unglaubliche Verantwortung. Responsibility. Eine unglaubliche Verantwortung. We are highly, highly, highly privileged. Dann sind wir wirklich hoch privilegiert. Are we ready? Sind wir bereit? I want to do a little series starting today. Are we ready? Ich möchte eine kleine Serie beginnen von heute, die heißt, sind wir bereit? What can we do to be ready? Was können wir tun, um bereit zu sein? I'm going to suggest three categories. Ich kann drei Kategorien vorschlagen. Number one, prayer. Nummer eins, Gebet. Do we have a prayer life? Haben wir ein Gebetsleben? Do we spend time with God? Verbringen wir Zeit mit Gott? Are you ready to meet God? Bist du bereit, Gott zu treffen? In a few days I will have completed one solid year of my journal. In ein paar Tagen habe ich wirklich es geschafft, ein Jahr mein Tagebuch zu führen. Spending at least one hour with God a day. Das heißt, ich habe mindestens eine Stunde am Tag mit Gott verbracht. Not missing a day. Ich habe keinen einzigen Tag ausgelassen. Sometimes it was three, even four hours. Manchmal war es drei oder vier Stunden sogar. If the Lord would come back today, wenn der Herr heute zurückkommen würde, he would not be a stranger to me. Dann wäre er mir kein Fremder. Do you know why? Wisst ihr warum? I just spoke with him yesterday. Weil ich gestern erst mit ihm gesprochen habe. He spoke to me. Und er hat zu mir gesprochen. Right now I'm reviewing my whole journal for the year. Jetzt gehe ich wieder durch das Tagebuch über das ganze Jahr, durch das and ganze all the things Jahr. That God said to me, und all die Dinge, die Gott zu mir gesagt hat. Amazed, ich bin so amazed. Erstaunt. And all the things that were happening, I just, wow. Ich bin wirklich so erstaunt. He's not a stranger. Er ist mir kein Fremder. Don't let him be a stranger to you. Lass ihn dir kein Fremder sein. Look, take 10 minutes a day. Nimm 10 Minuten am Tag, 10 Minuten. Plan to be with God. Plane 10 Minuten every am Tag day, mit Gott my zu sein. Highest priority is that hour with God. Meine höchste Priorität ist jeden Tag diese eine you Stunde ask my mit wife, Gott. First thing in the morning, when am I going to have my kannst quiet meine time? Frau fragen, gleich in der Früh das well, erste Ding. We've got to go to the doctor right now. We've got this planned. We've got a lunch appointment. Wir müssen zum Doktor gehen. Zum Mittagessen sind wir eingeladen. That's fine, but when do I have my quiet time? Das ist schön, aber wann habe ich dann meine That's Zeit my mit first Gott? Question, and I nail it into the day. Das ist meine erste Frage und ich plane es in diesen Tag. The second thing. Das zweite. Purity. Reinheit. We've got to be a pure people. Wir müssen reine Menschen sein. By His grace. Durch seine Gnade. Like we were hearing from Mary in the morning about this great statement. Heute Morgen haben wir schon was gehört von der Mary. At the briefing, every one hour before the service, we have a briefing. Immer eine Stunde vor dem Gottesdienst haben wir für alle Mitarbeiter so eine kurze Mary Andacht. Was sharing this thought. Und Mary hat diesen Gedanken mitgeteilt. You are more sinful and wicked. Than you could ever imagine. Wir sind sündiger und schlechter, als wir uns das je vorstellen but können. We are more loved by God and accepted aber wir sind noch mehr geliebt und angenommen than von we Gott, could ever dare hope. Als wir das je erhoffen könnten. Purity. Reinheit. We'll talk about that. Darüber werden wir sprechen. Number three, Nummer drei, purpose. Der Zweck. We've got to walk in our purpose. Wir müssen in unserem Zweck wandeln. I'm putting all of my energy now, all of my energy as never before. Meine ganze Energie, so wie nie zuvor, lege ich da hinein. We're not working on the building. We're not working on. I'm working on this one thing. Ich arbeite an dieser einen Sache. To find out everyone's passion. Herauszufinden. One by one, by one, by one, by one. Was die Leidenschaft von jedem Einzelnen ist. And get people to serve God, help them to serve God in their passion. Und Leuten zu helfen, dass sie Gott genau in ihrer Leidenschaft dienen können. I want to absolutely transform this church in the next 12 months. Ich möchte in den nächsten 12 Monaten diese Gemeinde wirklich transformieren. Ihr werdet es vielleicht nicht einmal merken. People who left and came won't even know this church. Leute, die vielleicht weggegangen sind und zurückkommen, werden diese Gemeinde nicht wiedererkennen. In terms of purpose. In light of purpose. Im Lichte des Zweckes. Two things keep in mind and we'll close. Dann haltet bitte zwei Sachen in euren Gedanken two fest. Words. Zwei Worte. Integration and empowerment. Und Bevollmächtigung. Integration. Integration. This summer in July we're going to talk about doing life together. Im Juli werden wir darüber sprechen, was es heißt, gemeinsam zu leben. The importance of being part of a small group. We call them life groups now. Wie wichtig es ist, in einer kleinen Gruppe, wir nennen sie jetzt Lebensgruppen, zu sein. Doing life together. Zusammen das Leben is so powerful. Erleben. Das ist so mächtig. Every Wednesday we have four couples over our house. Jeden Mittwoch haben wir vier Ehepaare in unserem Haus. And we're just getting to know them. It's doing life together. Und wir lernen uns einfach kennen und das Leben gemeinsam zu schaffen. Number two, Nummer zwei, empowerment. Bevollmächtigung. Now I had some response from last week's message. Some people were kind of frightened, like the next generation is taking over. Ein paar Leute haben aufgrund der Predigt von letzter Woche ein bisschen die Panik bekommen und haben gemeint, ah, jetzt die neue Generation übernimmt jetzt alles und für uns They're ist es vorbei. Take over the church, die werden die ganze Gemeinde übernehmen and drive us all out. Und wir werden da draußen übergelassen. That's the furthest from the truth. Das ist das Entfernteste, was wir and wollen, I'll close was with this wahr ist. And here's the paradigm shift. Und damit möchte ich schließen und das ist dieser Paradigmenwechsel. What do you think of when you think of empowerment? Woran denkst du, wenn du an Bevollmächtigung denkst? Here it is. Empowerment is Bevollmächtigung ist partnership. Partnerschaft. That's what it is. Das ist es. It's a partnership between this generation and the next generation. Es ist eine Partnerschaft zwischen dieser Generation und der nächsten Generation. We have to direct them. Wir müssen ihnen die Richtung zeigen und sie unterstützen. And I would like to see some of them moving to Liberia. Und ich würde gern sehen, dass einige von ihnen nach Liberia gehen. I would like to see the next generation doing things that our generation feels like maybe I'm too old for that. Und dass die nächste Generation Dinge tut, von denen wir denken, ich glaube, ich bin zu alt dafür. But then I'd like to see this generation say, wait a minute. Wait a minute. Aber dann möchte ich, dass diese Generation sagt, warte einen Moment. I'm not too old for that. Ich bin nicht zu alt dafür. Caleb said I'm 85 years old. Caleb hat gesagt, ich bin 85 Jahre alt. And I feel as young as I did when we came out of Egypt. Und ich fühle mich so jung wie damals, als wir aus Ägypten kamen. Give me that mountain. Gib mir diesen Berg. I want this generation to pick up the spirit of these young people. Ich möchte, dass diese Generation diesen Geist nimmt, den diese jungen Leute haben. I want them to breathe a breath of fresh air into us. Ich möchte, dass sie einen frischen Atem in uns hineinhauchen. Und dass wir ihnen aber helfen können mit unserer Weisheit und sie unterstützen können, wo wir nur können. And you know what? They will begin to influence us. Und dann werden sie beginnen, uns zu beeinflussen, dass wir mehr tun, als wir je getan haben. Ich informiere euch nur darüber, dass ich wirklich radikal bin im Moment. Ich denke, in meinem Schlaf denke ich weiter. Wir werden diese Gemeinde wirklich transformieren und wir werden bereit sein für das Kommen des Herrn. I'll close with this thought. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen. You answer the question. Und ihr beantwortet die Frage. Are we a cruise ship? Sind wir ein Kreuzschiff? Or a lifeboat? Oder ein Rettungsboot? You want to be a cruise ship church? Wollt ihr ein Kreuzfahrtschiff sein? Or you want to be an ark? Oder eine Arche? That's the question. Das ist die Frage. I want to be a lifeboat. Ich möchte ein Rettungsboot Until sein. The day we hear trumpets. Bis an dem Tag, wo wir die Trompeten hören. And that last person that gets in, und die letzte Person, die hereinkommt. Who are you? Wer bist du? I was the last one. Ich war der Letzte. And it happened at Lebgasse 34. Und das ist in der Lebgasse 34 passiert. Maybe. Vielleicht. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, are we the generation, sind wir die Generation, that will hear trumpets? Die Trompeten hören wird, that will meet you in the sky, die dich im Himmel treffen wird and be with you forever. Und mit dir sein wird für Are immer. We this generation? Sind wir diese Generation? It's very, very, very possible. Es ist sehr, sehr möglich. We have a great responsibility. Wir haben eine große Verantwortung. We have an awesome privilege. Wir haben ein erstaunliches Privileg, to be ready. Bereit zu sein, to be in prayer. Im Gebet zu sein, that we spend time with you. Zeit mit dir zu verbringen. We live pure lives. Wir leben reine Leben. That means we know how to say no. Das heißt, wir wissen, Nein zu sagen. To things that are destructive. Zu den Dingen, die uns zerstören. And to things that are good. Und zu Dingen, die gut sind. But not the best. Aber nicht das Beste. And we live in our purpose. Und wir leben in unserem Zweck. We live in our passion. Wir leben in unserer Leidenschaft. To serve you. Dir zu dienen. Bless these words to our hearts, I pray. Segne diese Worte in unserem Herzen. We want to be ready, Lord. Wir wollen bereit sein, Herr. We want to be ready. Wir wollen bereit sein. By your grace. Durch deine Gnade. We thank you this morning. Und wir danken dir heute Morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, I love this generation. Ich liebe diese Generation. I just want to make sure you heard that. I love this generation. Ich möchte, dass ihr das wirklich gehört habt. Ich liebe diese Generation. And I love the next generation. Und ich liebe die nächste Generation. We are partners. Wir sind Partner. Inseparable. Wir sind unzertrennlich. Integrated and empowered. Integrieren und bevollmächtigen. Thank you.